Eine gute Nachricht ernimmt die britische Wirtschaft im Kompromiss von Brüssel. Eigentlich hätte Großbritannien heute Nacht um 23 Uhr britischer Zeit, also um Mitternacht in Deutschland, die EU verlassen sollen. Nachdem das Unterhaus dem Vertrag mit der EU dreimal nicht zugestimmt hatte, wäre der Austritt eben ohne Vertrag erfolgt. Dieser Albtraum ist erst einmal abgewendet, meinte gestern Caroline Fairbairn, die Generaldirektorin des Verbands der britischen Industrie. It will be a brief moment of relief, because actually, you know, that real concern that we were hitting the cliff edge this Friday was there. Wir können kurz aufatmen. Es gab Bedenken, dass wir wirklich an diesem Freitag die Klippe hinunterstürzen. Jetzt empfinden wir aber Frustration und Verbitterung, denn die nächsten 6 Monate gehen schnell vorbei. Das löst keine Freudentänze bei uns aus. So I'm afraid there'll be no dancing in the streets around this. Fairbairn zufolge hatten die Unternehmen für den Fall No Deal Waren auf Halde gekauft, sind dafür in Vorkasse getreten und haben Lagerhallen angemietet. Dieses Geld sei jetzt verbrannt. Der Brexit habe das Land bisher 1-2% Wachstum gekostet. Auch die Autoindustrie in Großbritannien hätte sich zumindest eine längere Verschiebung gewünscht. Mike Hawes, der Chef des Verbands der Autohersteller, schon letzte Woche gegenüber dem Deutschlandfunk. Wir warten lieber, solange es nötig ist, um am Ende den bestmöglichen Vertrag zu bekommen. Es ist gut, kurzfristig den No-Deal zu vermeiden. Aber noch wichtiger ist die Aussicht auf einen besseren Vertrag. Damit meinte Hawes einen Vertrag, bei dem Großbritannien in der Zollunion bleibt und sich eng an den Binnenmarkt anlehnt. Beides sind Kernforderungen von Labour, der Opposition. Auch wenn die Investitionen zurückgehen, weil Betriebe und Unternehmen in Großbritannien erst einmal abwarten, andere Daten fallen für die britische Wirtschaft gar nicht so schlecht aus. Die Arbeitslosenquote liegt bei historisch niedrigen 4%. Auch die Löhne sind zuletzt nach langer Durststrecke inflationsbereinigt um 1,5% gestiegen. Die Verbraucher sind weiter in Konsumlaune und allen Unkenrufen zum Trotz haben die Briten nicht angefangen, im großen Stil Vorräte anzulegen. Kaum einer rechnet mit dem Schlimmsten, auch viele kleinere und mittlere Unternehmen nicht. Ist das die berühmte Stiff Upper Lip, das britische Durchhaltevermögen? Schatzkanzler Philip Hammond sieht das anders. Die Betriebe, mahnte er, sollten lieber nicht den Kopf in den Sand stecken.